stronger as his head because that gift was Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet in his address. Here in the advice of my father and the Prophet, how she should overwhelm the abuja of Allah's attribute, peace in their total attitude. And Allah's Prophet found the first delighted from the Fatih, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, and Ali in the green and forward, this combination. So, if I wish Allah to put some thema on, das Thema heißt, wie gewinne ich das Herz meines Mannes? Und wir, während ich rede, werde ich immer auf bestimmte Sachen eingehen, aber ich sage, damit du glücklich wirst, Schwester in deinem Leben, solltest du auf eine Sache achten. Die richtige Wahl des Partners. Und ich muss sagen, in diesen Jahren, wo ich ein bisschen auch in diesem Bereich gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass viele Leute heiraten, nicht weil der Mann rechtschaffen ist, weil Gefühle entstanden sind, nein, sie heiraten den Mann aus Kompromiss. Subhanallah, ich habe letztens ein Gespräch mit einer Frau gehabt, die angerufen hat, weil sie mehrmals von ihrem Mann geschlagen worden ist. Und subhanallah, könnt ihr euch vorstellen, dass diese Frau diesen Mann geheiratet hat, obwohl er sie während der Khutuba die Verlobung schon geschlagen hat. Ich meine, ein Khutuba ist sozusagen ein Spiegel für mich. Ich gehe zu den Eltern, ich setze mich hin. Ich gucke mal, wie die Frau ist. Wie ist der Mann? Wie benimmt er sich? Wie ist er zu meinem Vater? Wie ist er zu meiner Mutter? Wie ist er zu meinem Bruder? Wie steht er sich? Hält er sich zurück? Oder ist das jemand schon nach zwei Besuchen, er kennt schon gar keine Grenzen mehr? Deshalb sage ich, damit du glücklich wirst, ist die richtige Wahl des Partners sehr wichtig. Und geh keine Kompromisse ein. Warum? Weil es geht um ein Leben. Es geht nicht um einen Tag und zwei Tage. Und Papa, wenn du mit den Schwestern auch redest, ich sagte, dieses Glücksgefühl, dieses Flugzeug im Bauch und Schmetterlinge und alles Mögliche, das ist nach zwei, drei Wochen, hast du irgendwie so, du erlebst so eine Veränderung. Warum? Weil der Alltag schon eintritt. Und so haben viele Menschen, bevor sie geheiratet haben und zusammengelebt haben, sie sind ganz andere Menschen. Aber wenn du den wirklich den wahren Charakter dieser Menschen erkennst, siehst du, was er ist. Und ich sage, derjenige, der heiraten will, viele machen das gar nicht, ich bin sicher, die machen das nicht. Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu hatte gesagt, der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns Salat al-Istikhara beigebracht, wie er uns den Vers aus dem Koran beigebracht hat. Warum? Weil das Leben ist so schwierig geworden. So viele Angebote, so viele Sachen. Du willst Allah subhanahu wa ta'ala, der er selber weiß, was gut ist für dich und was schlecht für dich ist. Aber das Problem ist, jeder hat schon seinen Partner. Jeder hat so denjenigen, den er gut findet. Safi, er betet nicht oder bittet Allah subhanahu wa ta'ala um eine Entscheidung. Oh Allah, ich bitte dich mit deinem Allwissen und deiner Macht, solltest du wissen, dass diese Sache für dich gut ist, dann erleichtere mir einen Weg dazu. Sollte aber diese Sache für mich schlecht sein, halte mich fern von mir. Aber ich kann doch nicht, haben die Frauen Angst, zu Hause zu bleiben. Glaub es mir, wenn sie geheiratet haben und mit ihren zwei Kindern geblieben ist, merkt sie, ich habe damals einen Fehler gemacht. Deshalb der erste Schritt, den richtigen Partner suchen. Und Ibn Majah, rahimahullah, hat ein Hadith überliefert, über Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dass er gesagt hat, إِذَا جَاءَكُمْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقُهُ فَزَوُّجُوهُ. Stopp! Ja, Rasulullah, was willst du uns hier damit sagen? Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn zu euch ein Mann kommt, von dem ihr, also wenn ein Mann zu euch kommt, der guten Dien hat, der hat Dien und Khuluq, und wir haben letzte Woche über Khuluq gesprochen, und Khuluq ist nicht dieses Benehmen, diese Manieren, und Khuluq ist dieser Mensch, als Erbanlage hat er es, dass er gut ist, dass er respektvoll ist, dass er jemand ist, wenn er sich streitet, nicht ausflippt, nicht die schlimmsten Worte sagt. Wie kann ich das erfahren? Indem ich drei Sachen tue. Der erste Schritt, ich beobachte ihn. Und dafür ist die Khutuba da. Jetzt, der zweite Schritt, ich frage seine Schwester. Natürlich seine Schwester ist Gespräch, ich guck mal, Leute um ihn herum, was sagst du bei dem und dem? Wie denkst du bei dem und dem? Subhanallah. Und eine dritte Sache, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala um Unterstützung bitte. Um Unterstützung bitte. Diese drei Dinge müssen sein. So, wir gehen jetzt weiter. Schwester im Islam, barakallahu fiki. Allah subhanahu wa ta'ala, indem er dich heiraten ließ, hat er dir ein Geschenk gegeben. Deshalb solltest du bestimmte Sachen machen. Das erste, korrigiere deine Ibadah. Viele Frauen, ihre Ibadah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie auf der Waage stellen würde, nur Allah subhanahu wa ta'ala uns gegenüber wahrnimmt sie sein. In Asr wird zur Isha gebetet und in Isha zur Fajr und in Fajr zur Dhuha. So ist das. Chaos ohne Ende. Korrigiere deine Ibadah von Anfang an. Das Gebet zur richtigen Zeit beten. Und ich habe euch mal von einer rechtschaffenden Frau, möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie so ist, la nuzakki ala Allahi ahda. Kommt eine Frau und sieht sie immer, in Asr steht die Gebet. Sagt ihr, wie schaffst du das bitte? Meinte sie, das Gebet, wenn ich das bete, ist es, geht zu Ende. Aber der Haushalt und die Kinder, das geht nicht zu Ende. Weisheit. Weisheit. Diese Frau hat gesehen, Haushalt, die Kinder, der hat das gemacht. Aber das Gebet, Allahu Akbar, vier Tage ist es zu Ende. Und dann kann ich mich meinen Kindern und meiner zu Hause, also die Arbeit zu Hause widmen. Wichtig, korrigiere deine Ibadah. Und ich sage euch, Segen von Allah subhanahu wa ta'ala kann nicht auf, kein Mensch kann seine Hände heben und Allah um Segen bitten und er seine Grenzen nicht einhält. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der Mann, sein Essen ist nur haram und das, was er sagt, ist haram und das, was er tut, ist haram. Wie soll Allah subhanahu wa ta'ala auf sein Mitgebet hören und seinen Wunsch erfüllen, wenn sein Weg schon falsch ist? Korrigiere deine Ibadah. Sei ein Vorbild für deinen Mann. Ja, mein Mann betet auch zu spät. Heute reden wir mit dir. Du bist heute gefragt. So. Wasa'il. Guck mal nach Möglichkeiten. Wie kann ich meinen Iman stärken? Wenn du den richtigen Mann geheiratet hast. Viele Männer haben es besser als Frauen. Warum? Weil die Männer gehen in die Moschee. Die Männer haben Vorträge, die gehen in den Bar. Viele Männer verstehen auch die arabische Sprache. Viele Frauen verstehen die arabische Sprache. Aber der Mann steht irgendwo, dann bist du im Vorteil. Und glaub es mir, egal wie viel wir Araben, Deutsche Vorträge erhalten würden, glaub es mir, an diese Gelehrten, die arabische Sprache beherrschen, kommen wir nie mehr. Wallah, wenn ich nach Saudi-Arabien jetzt studieren gehe und so, würde ich nicht mal in ein Schimmer zu einem solchen Gelehrten gehen. Weißt du, wenn diese Gelehrten, wie sie diese Religion verbreiten, mashallah, deshalb, hier, versuchen, wie kann ich mein Iman stärken? Das ist sehr wichtig. Drittens, Koran zu Hause rezitieren. Und insbesondere Surat al-Baqarah. Warum? Weil die ganzen Probleme kommen auch von Shaitan. Er sieht dich gerade glücklich mit deinem Mann. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانُ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Sag zu meinen Dienern, die sollen das Gute sagen, das Bessere sagen. Warum? Der Shaitan, seine List, er macht gerade zwischen denen. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt, la taj'alu buyutakum qubur. Inna ash-shaytana yanfuru min baytin tuqa fihi al-baqara. Allahu akbar. Macht eure Häuser nicht zu Grabstätten. Und ein Haus, in dem Surat al-Baqara zitiert wird, ist ein Haus, von dem der Teufel immer fliegt. Und hier eine Bemerkung. Dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass man bei den Gräbern kein Koran rezitieren kann. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, macht eure Häuser nicht zum Qubur. Warum? Weil bei Qubur, bei den Gräbern, darf man nicht beten. Aber zu Hause sollte man beten und sein Haus nicht zum Palau machen. Eine Sadaqa geben, wie viele Schwestern, die auch manchmal arbeiten und so, denken auch darüber nach, eine Sadaqa zu geben, eine Spende zu entrichten. Wie viele denken darüber? Kaum. Nützliche Bücher lesen. Ich möchte hier an dieser Stelle vorsichtig sprechen. Viel Unwissen gibt es unterwegs. weil sie sich nicht mit den nützlichen Sachen beschäftigen. Wie viele Schwestern kaufen sich Bücher, hören Vorträge, geben? Wie viele? Sehr wenig. Und Unwissen ist unterlegen. Deshalb, hier, nützliche Bücher lesen. Sei deinem Mann ebenbürtig. Wenn du jemanden geheiratet hast, der die arabische Sprache beherrscht, vielleicht sei ihm ebenbürtig, zeig ihm, dass du auch was kannst. So. Und zum letzten, Vorträge hören, die einem wirklich die Religion erstmal auf der einen Seite beibringen und auf der anderen Seite den Iman stärken. Das ist sehr wichtig. Wobei, also, immer wenn du das Gefühl hast, dass dein Iman schwach ist, Schwester, und gerade in Zeiten, weil die Schwestern, die haben ja eine Zeit, wo sie zum Beispiel nicht beten, die sind befreit vom Gebet. Was macht sie in dieser Zeit? Hört sie Vorträge? Sagt sie, ich möchte diese Zeit damit füllen, indem ich Vorträge höre, indem ich Koran höre? Wie viele Schwestern lassen Koran laufen? Und viele Unternehmen, was gibt es? Bollywood? Ja, Bollywood. Ja, diese Sachen verbreitet. Aber der Koran hat keinen Platz. Der Sahih al-Bukhari hat keinen Platz. Sahih Muslim gibt es keinen Platz. Ibn Majah, Al-Albani mit seinen übersetzten Büchern, die jetzt kommen, haben keinen Platz. Subhanallah. Und was siehst du sie bei einem Bollywood-Film? Wie heißt du mal? Nakatiti Titi hat sich von Nukumasha getrennt, sitzen die da und fangen sie an zu heulen. La ilaha illallah. Hat Taqwa, Taqwa, macht Nützliches. Der Mann, viele Männer sehen das mit ihren Augen und er weint Tränen. Er sagt, was kann ich gegen meine Frau machen? Ich möchte nicht, dass sie sich das anguckt. Ich möchte nicht, dass sie das macht. Viele sagen, willst du glücklich werden, Schwester? Achte auf das, was ich sage. Und viele Männer vielleicht sind aus Respekt, weil er keine Probleme mit, sagt, weißt du was? Schatz, guck dir diese Filme nicht an. Ja, aber ist doch nicht so wahr, wenn eine schlimme Szene kommt, ich... Ja, immer Diskussionen. Das ist ein Problem bei den Frauen. Dass es immer Diskussionen gibt. Okay. Okay. Und jetzt reden wir darüber, Schwester, dass dein Zuhause ein Paradies sein soll. Sagt sie jetzt, wie soll mein Haus Paradies sein? Ich gebe dir die Zutaten dafür, damit dein Zuhause ein Paradies wird. Wallahi al-Azim, jemand, der verheiratet ist und nach Hause geht und sein Zuhause ist der schlimmste Ort, wo er keine Ruhe findet, wo er sich nicht wohlfühlt, das ist ein Mensch, der wird niemals glücklich werden. Deshalb dein Zuhause, der Ort, an dem du zurückkehrst, soll der Ort sein, wo du Ruhe findest, wo du dich wohlfühlst. Allah subhanahu wa ta'ala hat es uns gesagt. Allah sagt in Surah Al-Lahm, Vers 80, sagt er, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. Allahu Akbar. Warte, diese Eier nochmal, aber auf Deutsch, inshallah. Und Allah machte aus euren Wohnstätten ein Sakan. Was ist Sakan? Nimm jetzt diese reiche arabische Sprache. Was ist Sakan? Man sagt, Sakan, der hat sich ausgeruht. Jemand, der vielleicht geweint hat, Sakan, der ist jetzt ruhig, jetzt ist zufrieden. Guck mal an einen Ort, an dem du Ruhe findest. Allah machte dir aus der Wohnstätte, wo du wohnst, ein Sakan. Die ganze Menschheit hat sich gegen dich gestellt. Du kommst nach Hause, dort ist eine rechtschaffene Frau, die auf dich wartet und auf deine Schulter klopft und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht im Stich lassen, solange du dich an seine Grenzen hältst. Und Khadija, jeder kennt die Geschichte, oder? Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam kommt am Zittern, schreit, Zamiluni, Zamiluni, deck mich zu. Und dann sagt er zu Aisha, ja Aisha, inni khiftu ala nafsi. Und in einer anderen Erzählung, inni khashitu ala nafsi. Ich habe Angst um mich gehabt. Aisha, Khadija radiallahu anha, dieser rechtschaffene Frau, unsere Mutter hinter den Gläubigen, subhanallah, fängt an, seine Angst von ihm wegzunehmen, sagt ihm so schöne Worte, erinnert ihm an seine guten Seiten. Wie viele Frauen sind von uns, wenn der Mann gerade Probleme irgendwo draußen hat und er kommt und sagt, oh, arbeite ich ab, mein Chef hat mich gekündigt. Wie viele? Komm, setz dich hin, ich mach dir ein Thema, beruhig dich erstmal, lass uns reden. Wie viele? Nehmt euch ein Beispiel an Khadija radiallahu anha. Dein Haus soll ein Ort sein, an dem Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird. Lass diese ganzen Bilder an den Händen. Lass diese ganzen Musikvideos und diese ganzen, weg damit. Lass Koran laufen. Lass dein, wenn du Kinder hast, deinen Sohn Koran hören. Subhanallah. So wichtig. Viele Leute machen das gar nicht. Und dann wundert sie sich, warum geht es mir nicht gut? Warum ist zu Hause immer der Teufel los? Weil du ihn reingelassen hast. Und wir reden gleich, inshallah, kommt das auch, dass Rasulullah uns empfohlen hat, wenn wir reingehen zu Hause, was wir machen sollen, und wenn wir das Haus verlassen, was wir machen sollen. Der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sei mit Frieden für ihn, sagte, hört mal zu, das Gleichnis eines Hauses, das Allah erwähnt, und eines, das Allah nicht erwähnt, wie das Gleichnis eines Toten und eines Lebendigen. Wenn Allah bei dir zu Hause nicht erwähnt wird, dein Haus ist tot. Das sagt er dir. Allah sagt hier eine Aufforderung. Und diese Hadith habe ich heute gelesen. Und das hat mir so viele Freude gegeben. Hört es mit mir zu, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat, macht eure Häuser zu Gebetsstätten und verrichtet das Gebet. Diese Aufforderung kommt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier Moses, also Musa, und Harun. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. Also macht eure Häuser zu Gebetsstätten und verrichtet das Gebet. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt kommentierend dazu, hier wird der Mensch aufgefordert, sein Haus zu Moschee zu machen. Heute saß ich da, als ich das gelesen habe von Ibn Abbas, habe ich gesagt, warte, guck mal, wir sind ja hier in Moschee, oder? Alhamdulillah, wir folgen die Lehrer subhanahu wa ta'ala. Wer von uns traut sich in einer Moschee schlecht zu reden? Wer traut sich in einer Moschee seine Hand zu erheben auf seine Bruder? Oder? Gibt es? Weil du dich ja in einer Moschee so verhältst, dass du Allahs Zorn nicht auf dich bringst, solltest du dich auch so verhalten. Und guck mal, eine andere Sache, Ibn Kathir, rahimahullah, hat eine Übersetzung gegeben, wunderbar. Sagte er, Wallahu a'lam, und Allah ist allwissend. Als Pharao, kennt ihr Pharao, als seine Strafen stärker und heftiger wurde gegen die Juden, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Juden aufgefordert, ihr Gebet zu vermehren, also mehr zu geben. Macht das nicht hier einen Klick? Wenn du zu Hause ein Problem hast, wenn du merkst, dass das schwierig geworden ist, bitte, verrichte das Gebet. Erstmal zu den festgeschriebenen Zeiten. Zweitens, mach alles auch. Bitte ein bisschen mehr. Wach in der Nacht, steh auf. Eine halbe Stunde vor der Fajr. Fajr, müssen Fajr, die schlafen. Fajr, was redest du hier? Fajr, bist du die Decke, nimm die nicht weg. La ilaha illallah. Schwestern, wenn ihr heute nach Hause geht, guckt in den Spiegel. Und seid ehrlich mit Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist das? Wo ist die Schwierigkeit, Fajr aufzustehen? Wo ist die Schwierigkeit? Subhanallah. Das ist auch eine Sache. Du versäumst da und Allah subhanahu wa ta'ala quält dich mit dem, was er dir gegeben hat. Guck mal, meine Ayat. فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يَجْعَلُهُمْ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, da ihr Geld, ihr Besitz und ihre Kinder, wenn du die siehst, mashallah, gut angezogen und seine Adidas-Schuhe, subhanallah, und bakallah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du solltest keinen Gefallen daran finden. Allah gibt es ihnen, um sie zu quälen. Quälen, weil er in seinem Herzen keine Ruhe hat. Der wahre Muslim ist derjenige, egal was es ihm passiert, sagt er, Alhamdulillah, wallahi, ich habe das gelernt. Wenn du das erreichst, viele, warum hat er mir Geld nicht? Warum fährt er ein neues Auto und ich kann mir nicht mal ein Fahrrad leisten? Das hat Allah subhanahu wa ta'ala für ihn vorgestellt und das hat für dich Allah subhanahu wa ta'ala vorgestellt. Er kriegt 1000 Euro und du kriegst nur 3000. So ist es. Der Mensch, wenn er erschaffen wird, wenn er geboren wird, ist es schon festgesetzt, was er an Verdienst auf dieser Welt bekommt. Deshalb sage Alhamdulillah, Allah hat das nicht vorgestellt. Beim Rein- und Rausgehen versäumen viele Frauen. Warum? Weil wir ja zur letzten Sekunde dann rausgehen, vergisst ihr irgendwas zu sagen und bla. Aber Rasul Sassan, wie bei Muslim überliefert, hat gesagt, wenn der Mann, also wenn der Mensch, der Moslem, könnte man das auch so sagen, zu sich nach Hause reingeht und Bismillah sagt, und wenn er angefangen hat zu essen, Bismillah gesagt hat, sagt der Teufel, kein Wort zum Schlafen und es gibt auch nichts zu essen. Aber wenn der Muslim reinkommt, hat weder Bismillah noch irgendwas gesagt, der Teufel sagt, ah, es gibt, wir haben schon ein paar Sekunden zum Schlafen. Und dann hat sie angefangen zu essen und hat vergessen, Bismillah zu sagen, und gesagt, heute gibt es auch was zu essen. Guck mal, subhanallah, Hadith ist bei Muslim. Und Abu Dawud und die Tirmidhi berichten, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Friede auf ihn, sagte, wenn der Mann sein Haus verlässt, also beim Ausgehen, und dieser Hadith, subhanallah, und sagt, Bismillah, ich vertraue auf Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, sagt ein Rufer, du wurdest recht geleitet. Allah gibt dir Gerechtigkeit. Und du bist geschützt. Allah, wenn Allah dich schützt, wovor sollst du dich noch fürchten, oder? Wenn Allah an deiner Seite ist, wovor hast du Angst? Allah sagt dir zu dir, du bist geschützt. Ein Shaitan trifft einen anderen Shaitan auf dem Weg. Sagt zu ihm, jemand, der Allah beschützt, ha? Und Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen recht geleitet hat, wie bist du ihn in die Irre führen? Dieser Hadith ist bei Abu Dawud und Tirmidhi. Wir nehmen hier ein Hadith von Itban ibn Malik, Mahmud ibn Rabia al-Ansari, berichtet bei Bukhari, dass Itban ibn Malik, und Itban ibn Malik ist ein Sahabi, der Badr miterlebt hat. Und er ist von Ansar, ist zum Propheten Muhammad s.a.w. gekommen, sagte ja Rasulullah, inni ankartu basar, wa bayni wa bayni al-masjid suyul. Also er wohnt an einer Stelle, wenn es regnet, er ist ein alter Mann geworden. Wenn es regnet, der Weg wird sehr, sehr gefährlich und seine Sehkraft ist nicht mehr so stark. Sagte ja Rasulullah, ich möchte, dass du zu mir nach Hause kommst und an einer Stelle betest, damit ich die als Moschee nehme. Rasulullah sagt, hafa, ich mache. Und am nächsten Tag ist er gekommen mit Umar und Abu Bakr und so, radiallahu anhu. Und ist reingekommen, hat sich nicht hingesetzt. Er hat gesagt, wo willst du das später? Sagte dort die Rasulullah. Und dann Rasulullah hat als Imam gebetet und sie hinter ihm. Guck, nimm einen Ort, eine Stelle bei dir zu Hause, die sauber bleibt. Wo du dich hinsetzt mit deiner Familie, am besten dem, was du erzählst. Subhanallah. Jetzt kommen wir zu der Rechte des Mannes, glaube ich, jetzt tot ist. Was? Er hat Rechte. Das Erste, dass die Frau ihrem Mann gehorsam sein soll. Und hier, natürlich, wir leben in einer Zeit, wo wir alles erklären müssen. Ach, gehorsam, nein, gehorsam, das, was Allah befohlen hat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Du darfst einem Menschen nicht gehorsam sein und Allah auf der anderen Seite ungehorsam. Darfst du niemals. Deshalb sage ich den Leuten heute, auch wenn dein Vater ein Muslim ist, der betet und Hajj gemacht hat und der raucht und gesagt dem Sohn, holst du mir Zigaretten? Hol ihm keine Zigaretten. Hol ihm keine Zigaretten. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn recht hat. Mach das nicht. Und subhanallah in Palästin gibt es eine Familie, die ich kenne. Subhanallah, die ganze Familie, die ganzen Kinder beten, mashallah, und der Vater. Alkoholiker. Kam der Bruder mit der Einkaufstüte, ich war einkaufen, ich sehe, wie er die Alkoholfächer reintut in die Zigaretten. Und mashallah, so leer hier und so. Ich sagte, Bruder, komm mal her, was machst du denn da? Sagte zu mir, Allah, mein Vater, meine Mutter, du kennst doch die Geschichte von uns. Sagte, Bruder, Barakallahu, das darfst du doch gar nicht machen. Was du dir nicht angeguckt hast? Opa, wir haben gesagt, aber sind wir nicht aufgefordert, unseren Eltern gehorsam zu sein? Nicht in diese Sache. Und dann meinte ich, wie soll ich das meinen Eltern sagen? Ich habe gesagt, komm, wir gehen zusammen. Ich stand vor der Haustür, ich bin solch rein, hat er seinen Mund gesammelt, sagte zu ihnen, hier, euer Gift. Ich habe gesagt, so soll es das sagen. Habe ich gesagt, das war das letzte Mal, als ich Schuss aus dem Mund habe. Kam raus, Schuss in die Sache. Alhamdulillah, es geht dir gut. So. Seitdem holt er das Gift. So. Und er hat mir gesagt, dass seine Eltern ihn auch nicht mehr danach fragen. ihrem Mann gehorsam sein. Und gehorsam in bestimmten Sachen, wo die Frauen heutzutage viel zu viel diskutieren. Kannst du das so? Immer Diskussionen. Nein, sei deinem Mann gehorsam. Sei deinem Mann gehorsam. Und Rasul Hassan hat gesagt, hätte ich jemals jemanden dazu befohlen, sich niederzuwerfen für einen Mensch, hätte ich der Frau befohlen, sich vor ihrem Mann niederzuwerfen. Und diese Hadith ist sein. Warum? Weil er Recht gegeben hat. Viele Frauen sind untergebracht. Der Mann geht arbeiten, der besorgt erzählt. Du siehst, du hörst kein Dankbarkeitswort von ihrem Mund. Wenn er nach Hause kommt, gibt ihm dieses Unzufriedenheitsvisage so. Wo warst du? Warum hast du dich angerufen? Sahara, wo ist die Frau, die ihren Mann empfängt? Salam alaikum, salam alaikum. Alhamdulillah, ich hab dich vermisst. Wo geht's dir? Wie war dein Tag? Setz dich hin. Dein Tee ist schon fertig. Dein Tee fertig? Sahara, ja. Und Sahara, ich kenne eine Geschichte, die so schön ist. Ich habe letztens einen Vortrag von einem Gelehrten. Dieser Gelehrte, Sahara, der war noch so jung. Und er hatte so eine Ausstrahlung gehabt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihm versammeln, Yom Qiyamah. Das war so ein hübsches Subhanallah. Weißt du, was er erzählt hat? Er sagte, Subhanallah, seitdem ich verheiratet bin, meine Frau weiß auf die Sekunde, wenn ich nach Hause komme. Mann, ich komme die Treppen hoch, die steht schon vor der Tür. Sag mal, die empfinde ich ihm so schön. Wie viele Frauen empfangen ihre Männer auf diese schöne Art und Weise? Sie haben gesagt, Subhanallah, ich schleiche mich manchmal. Ich komme langsam, sie spürt es, wenn ich nach Hause komme. Ach, bist du schon da? Schatz, ich hab ein bisschen Hunger. Kuschel. Ja, wir wollen unseren Mann, wie können wir unseren Mann glücklich machen? Ich weiß, mein Mann zum Beispiel isst gerne irgendeine Süßigkeit, Schokolade, irgendwas. Warum kann ich nicht einkaufen gehen, ihn damit überraschen? Was wird die Einkaufstüte so schwer? Ich weiß, dass er ein bestimmtes Essen mag. Ha? Oder weißt du, bei meiner Mutter gibt es so und so. Zum Beispiel, ich bin jemand, der isst gerne Training. Also es gibt so ein Essen, Training mit Sesampasta. Das ist mit Hackfleisch und Kartoffeln und alles. Wenn ich nach Hause gehe, guck mal, subhanallah, meine Mutter, guck mal, was man da alles sehen. Und ihr ein gutes Ende schicken. Wallahi Azim, wenn sie nur hören, dass ich komme, das Essen ist schon fertig. Wallahi Azim, jedes Jahr, wenn ich nach Hause fahre, das Essen ist fertig. Sagt ihr, guck mal, Ofen. Und sie streitet sich immer mit den anderen. Hände weg, Hände weg, der kommt doch jetzt. Subhanallah. Siehst du, guck mal, wie deine Mutter dich liebt. Mutter aus Kantar, unsere Mutter, sehen. Also, das ist wieder eine Sache. Ich weiß, er mag etwas. Oder ein Essen. Ich kann das nicht. Ich gehe zu der Mutter. Wo bist du heute, Schatz? Oh, ich gehe heute deine Mutter besuchen. Und meine Mutter muss mir erst mal weg. Ja, ich gehe nach Hause, tschick, ist fertig essen. Er guckt sich das an und denkt, ach, so gut kann er es wie meine Mutter nicht. Aber, mashallah, Schatz ist. Meine Mutter hat das bestimmt gekocht. Nee, ich hab's gekocht, Schatz. Das kann doch nicht wahr sein! Denn der Mann hat nichts anderes zu tun, als außer diese Frau mehr zu lieben. Aber wir beachten nicht daran. Eine Sache, die bei den Frauen gar nicht gegeben ist, oder bei bestimmten Frauen, Weisheit im Umgang. Weisheit. Viele von uns, oder einige, ticken der Zeit um. Der Mann redet nur ein Wort, der sagt nur was, ist vorbei. Nein, Weisheit im Umgang. Schwester, wenn du glücklich werden möchtest, sei weise in deinem Umgang, in dem Wort, was du sagst. Sei weise. Ein Lächeln. Wo sind die Frauen, die lächeln? Die lächeln nur bei so einem Film. Wo sind die Schwestern, die ihren Mann anlächeln, die Spaß mit ihrem Mann haben, die Spaß verstehen? Rasul Sallam hat mit Aisha radiallahu anha viel Spaß gehabt. Wallahi, wenn du die Hadithe liest, denkst du, wo hat er so viel Zeit gehabt, sallallahu alaihi wasallam? Wo? Feinde auf der einen Seite, Koran muss er beibringen, Aqidah muss er beibringen, Leute kommen, wollen Islam annehmen, Frauen sind. Und er hat Zeit, Spaß mit seiner Frau zu machen, zu haben. Sallallahu alaihi wa sallam. Und hier ein Tipp an die Männer, natürlich bekommen wir nächste Woche dazu, damit die Frauen sich ein bisschen beruhigen, weil sie sind jetzt, ach, guck mal, wie viel er von uns verlangt. Und der Mann ist sagt, du als Mann sei weise und verlange nicht, dass deine Frau hundertprozentig gehorsam ist. Aber Rasul Hassan, der es besser verstanden hat als wir, hatte gesagt, in der Ta'at bin Ma'ruf. Das heißt, dieses Gehorsam der Frau dir gegenüber kann nur in ihrem Können sein. Sie kann nur in dieser Angelegenheit dort und dort, an die anderen nicht. Interessant. Solange es nicht mit der Religion in Berührung kommt, akzeptiere es. Subhanallah. Und ich bin mir sicher, Wallahi Azim, die vielen Probleme, die heute zu Hause sind, sind nicht wegen der Religion. Ich habe bis jetzt niemanden gehört, der mich angerufen hat und sagt, Wallah, mein Mann hat mich gestartet, weil ich nicht bete. Wallah, mein Mann, wir wollen uns scheiden, weil er sein Bart nicht tragen will. Wir wollen uns scheiden, weil. Habe ich noch nie gehört. Noch nie. Alhamdulillah. Also die Probleme sind woanders. Und daran muss man arbeiten. Und ich sage euch, Schwester im Islam und du, Bruder im Islam, in der Ehe zwischen Mann und Frau gibt es keinen Stolz. Vergiss es. Vergiss es, gibt es keinen Stolz. Wenn du glücklich werden willst, gibt es. Warum? Stell dir mal vor, du bist nach Hause gekommen, deine Frau hat gerade ein Problem. Irgendjemand hat sie geärgert. Kommst nach Hause, Salam alaikum, wie geht's dir? Lass mich jetzt in Ruhe. Sie sagt dir das, sie meint das aber nicht. Sie ist sauer. Du als Mann, sei nicht, mach mir nicht King Kong zu Hause. Wie hast du mich so beleidigt? Wer hat dir überhaupt die Erlaubnis, so mit mir zu reden? Nein, mein Gott. Hast du sie gesehen ein bisschen? Okay, ich lasse jetzt in Ruhe. Ich gehe jetzt Wudu machen, das Wasser mit, ich lasse mich mitbinden. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Ist noch nicht so weit. Ja, ich gehe, ich verrichte mein Gebet. Ich mache Tee, bist du Tee trinken? Langsam. Und? Die Schwester sollen wir genau von dieser Manier haben. Rasul Sallam sagt, die gute Frau ist diejenige, wenn ihr Mann sie geärgert hat, sagt sie, la aktahim urunde hatta Allah. Sagt sie, ich werde kein Auge zu machen, bis du zufrieden bist. Hast du gehört, Schwester? Oder soll ich das immer glauben? Rasul Sallam sagt, die gute Frau ist diejenige, wenn ihr Mann sie geärgert hat, sagt die, ich werde kein Auge schließen, bis er zufrieden ist. Das ist die gute Frau. Und heute, natürlich, wenn wir über gut und schlecht reden, die Maßstäbe haben sich verändert. Ne? Gut ist der Papa, der muss nur überlegen, dass ein Schwuler, und egal was, so sich über einen Muslim auch lustig macht. Oder ein Mensch, der aus allen Nähten platzt, stinkt und so. Macht sich lustig über jemanden, der einen Bart trägt. Die Maßstäbe sind anders geworden. Verstehst du? Was ist gut heute? Jemand, der Alkohol trinkt, der sich besäuft, also das ist gut. Aber jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala respektiert und ehrt und dient und Muhammad zu seinem folgt, der ist einfach. Aber glaubst du mir, das zeigt nur, dass unser Weg der richtige Weg ist. Weil wenn es nicht richtig wäre, würde dich keiner beleidigen und keiner dir das sagen. Hast du nicht gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, diejenigen, die Kufr gegangen haben, wünschen sich, sie wären Muslime. Wünschen sich. Er guckt dich an und er sieht dich mit deiner Frau und die ist so und seine Frau hat ihn schon graue Haare verpasst. Und du denkst, Papa, wie schaffen wir das? Aber er hat Zorn in seinem Leib. Warum? Hochrot und alles. Er kann das nicht akzeptieren. Subhanallah, gestern war ich mit meiner Frau und der Familie in Oberhausen. Ein Bruder, Maschallah, und seine Schwester, also seine Frau, hat den Niqab, steht an der Kasse. Und da haben zwei Marokkaner dort gearbeitet. Ich bin gerade reingegangen und habe so geguckt. Und ein Marokkaner war ein Ausbild, richtig auf Marokkanisch. Ich will überhaupt nicht mehr hoch. Aber hat sich so ergeben, dass dieser Bruder und seine Frau zur Kasse gegangen sind. Natürlich sind die Niqab. Und wollten was bezahlen. Dieser eine hat richtig beleidigt. Und hat so geguckt, sag mal, ist das Geld überhaupt richtig oder nicht richtig oder auch das nicht. Und dieser Marokkaner hat sich richtig geärgert. Ah, was ist doch was richtig? Weil mich die beiden angeguckt, als sie rausgegangen sind. Oh, beide haben sie eine Augen beide. Die beiden. Er hat das Kind an der Hand, er guckt seine Frau an, lächelt sie an. Glück von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sie glücklich gemacht hat, wer kann sie noch ärgern? Oder? Da können sie gucken. Kulmut und ihre Leute. Er stickt in Ordnung. Schwestern sich vor Gefahren schützen. Welche Gefahr? Der Mann, Schwester, mag es nicht. Mag es nicht, wenn zum Beispiel eine Frau, seine Frau zu einem Arzt geht, ein Mann. Außer ist eine Sache, wo er nichts dran ändern kann. Das ist auch eine Sache. Geh mit seinen Gefühlen vorsichtig um. Und viele Gelehrte haben gesagt, die Frau soll lange suchen nach einer Frau, Ärztin oder nach irgendwas. Sollte sie niemand gefunden haben, hat Allah spontan sie gefragt. Wenn das wirklich der andere Möglichkeit ist. Es gibt viele Situationen, zum Beispiel, wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bringt. Da kann sie nicht immer wählen, dass ein Mann oder eine Frau kommt oder so. Verstehst du? Da kann es nicht. Aber, ich gehe nicht zu einem Mann. Gehe mit seinem Gefühl gut um. Hier ein Fehler, was ich bei vielen Schwestern sehe. MashaAllah, Hijab und da. Und wo sitzt die? Neben einem Fahrlehrer. Warum? Warum? Ach so, weil sie sagt, diese Fahrschule ist billig. Der eine nimmt 1330, der eine nimmt nur 1300 oder 1200. Also hat sie den 1000 und hat auf ihre Religion verzichtet. Wallahi al-Azim, für ein Mann, der Glauben in seinem Herzen hat, würde es niemals akzeptieren, dass seine Frau neben einem Mann sitzt, der, wir haben alle die Fahrschule gemacht, auch wenn das jetzt 300 Jahre her ist, als ich meinen Vorschlag gemacht habe, aber du hast da gesessen und hat die in Islam gerade eingegriffen und du hast falsch. Das darf man nicht. Nicht mal derjenige, der Tortur mit dir gemacht hat, darf dich anfassen. Geschweige jemand, der Kaffee ist. Und Allah, ich habe gesehen, viele Fahrschulen haben Frauen gefahren. Ich habe sehr viele Fahrschulen gesehen, wo eine Frau fährt. Also achtet auch auf diese Sache. Und ich glaube, eine Frau, die schon von Anfang an darauf achtet, wird, der Mann wird das Gefühl haben, oh, meine Frau, manchmal brauche ich dir gar nichts zu sagen. Sie achtet schon selber auf diese Sache. Dann wird er dich nur noch erleben. Wir denken immer noch, wie kann ich das Herz meines Mannes gewinnen? Und eine Sache, vergib mir, ja, verzeih mir. Wir, die Männer gerade, die auch verheiratet sind, wir sind alle kleine Babys, kleine Kinder. Viele verstehen das nicht. Weißt du warum? Weil uns kann man manchmal mit einem Lächeln, mit einer Kleinigkeit zufriedenstellen. Ein Mann kann ja toben und ausflippen, wenn eine Frau, hast du nicht gehört, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, der mächtigste Mann, der Tausende von Soldaten hat, eine Frau kann ihn um den Finger können. Hast du es nicht gehört? Sallallahu alaihi wasallam. Also eine Frau muss weise sein in ihrem Umgang. Und sie soll wissen, ihren Mann einstudieren. Wie ist er? Was mag er? Was mag er nicht? Und das ist eine Sache, Männer und Frauen achten nicht darauf, wenn er merkt, dass seine Mann, seine Frau irgendwas hasst, er tut das immer weiter. Das hat mit Liebe nichts zu tun, tut mir leid. Jemand, der wirklich seine Frau liebt und ehrt, wenn er weiß, dass sie diese Sache hasst, er tut sie nicht. Und ich gebe euch ein Beispiel, auch wenn ihr das oft gehört habt, erlaubt es mir nochmal, euch zu geben. Viele Frauen, Aisha gibt uns ein Beispiel für eine Frau, die ihren Mann geliebt hat und auf seine Gefühle geachtet hat. Ihr wisst, dass Aisha die Geliebte war. Jeder wusste, Aisha war die geliebte Frau. Und Rasul Sallam hat auch kein Geheimnis daraus gemacht. Eines Tages, immer wenn Rasul Sallam bei Aisha war, kamen die ganzen Geschenke. War Habib, Habib, Habib. Die anderen Frauen des Propheten Muhammad Sallam wurden eifersüchtig. Die wollten auch Geschenke. Haben sie gesagt, komm, wir sind versammeln uns in einer Wohnung und wir schicken jemanden zu Rasul Sallam. Sie schickte Frau Timme, radiallahu anha, die Tochter des Propheten Muhammad Sallam, die ihm sehr ähnlich war und sogar so wie er gelaufen ist, auch gelaufen. Die hatte dieselbe Gangart, subhanallah, radiallahu anha. Die Mutter von Hassan und Hussein, subhanallah, radiallahu anha. Also, kommt Fatima rein und sagt, Aisha, ich schlage mit dem Propheten Muhammad Sallam im Bett. Guck mal, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt, Ahlan, wie viele Väter empfangen ihre Kinder auf diese liebevolle Art und Weise. Er kommt und küsst sie auf die Stirn und sagt, setz dich hin. Er hat Zeit für seine Tochter. Warum bist du jetzt gekommen? Weil ich schütze dich nicht. Ist zu schön. Nein, nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sagt Fatima, ja, was soll man sagen? Frauen bitten dich um Gerechtigkeit wegen dem Geschenk. Sagt er, was du hast. Weil er ist nicht derjenige, er hat den Leuten nicht gesagt, schenkt mir was. Und es ist auch nicht sein Recht, das, was eigentlich geschenkt worden ist, den anderen Frauen zu geben. Das ist nicht, steht nicht in seiner Macht. Also hat er gesagt, liebst du diese, also Aisha? Hat sie gesagt, ja. Hat er gesagt, die Sache hat sich erledigt. Safi. Fatima ist gegangen, hat gesagt, ich werde mit ihm nie wieder sprechen. Haben sie wen geschickt? Die zweitliebste Frau zu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Und das war Zainab bint Jahsh. Und das war die erste Frau, die nach dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, also nach seinem Tod, gestorben ist. Das war auch eine sehr schöne Frau, mashallah. Kam sie und temperamentvoll war die. Sagte Aisha radiallahu anha, als sie reingekommen ist, war sie richtig wütend. Und die hat richtig große Worte gesagt. Achtet drauf, Schwestern, was ich jetzt sage. Aisha radiallahu anha sagt, wie der Hadith berichtet. فَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ich schaute den Propheten sallallahu alaihi wasallam ins Gesicht. Würde sich aufregen, wenn ich jetzt aufstehe und dieser wütenden Frau ein paar Takte sagt, was ist das, ja, Aisha? Was ist das für ein Fach? Wer hat dir das beigebracht? Sie sagt, ich schaue meinem Mann erstmal ins Gesicht. Wer kann was dagegen haben, wenn ich jetzt aufstehe? Guck mal, mit der Zeit, sie lebt hier mit ihm, sie kennt ihren Mann und sie will nicht was tun, was ihn ärgert. Das ist ein Das für die Frau. Wenn du weißt, dass dein Mann eine Sache hast, eine Sache nicht mag, tu sie nicht. Tu sie nicht. Und wie gesagt, Aisha, als sie gesehen hat, dass Hassan nichts gesehen hat, also nichts dagegen hatte, ist sie aufgestanden, hat ihr ein paar Worte gesagt, nur was Hassan fing an zu weinen und sagte, innerhalb Nirtu Abu Bakr, fix die Tochter von Abu Bakr, niemand kann sie besiegen. Und das Thema war erledigt, sallallahu alaihi wasallam. Jetzt kommt mal zu einer Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Nisa sagt, die guten Frauen, weil wir haben gesagt, die Maschinen haben sich ja geändert, ne? Die guten Frauen sind Allah ergeben. Allah ergeben. Sie halten sich schon nach den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht, ja, ich trage mein Kopftuch, wenn ein Bruder kommt, der schon, trage ich mein Kopftuch. Sollte ich den und den heiraten, trage ich mein Kopftuch. Dann trag ich kein Kopftuch. Und wenn du keinen kommst, dann hast du bei Allah nichts. Weil du bist nur für diesen Bruder getan hast. Subhanallah. Die guten Frauen sind Allah ergeben. Deshalb, du solltest diese Frau suchen, die Allah ergeben ist. Und subhanallah, ein Bruder hat mir letztens einen Satz gesagt, das hat mich echt, ja, hat mir imponiert. Er sucht eine Frau, er will sie heiraten. Haben wir darüber gesprochen, meinte zu mir, habe ich ihm gesagt, so und so. Dann hat er überlegt, meinte zu mir, nein, nein, ich suche nur eine Frau, die schon praktiziert. Sagte, warum? Ja, nee. Warum? Ich wollte wissen, warum er diese Einstellung hat. Sagte, warum soll ich eine Schwester haben, die kein Kopftuch trägt oder so? Und dann habe ich nur Probleme mit ihr. Vielleicht will sie niemals das Kopftuch tragen. Warum soll ich mein Leben schon von Anfang an kaputt machen? Sagte, nein, ich möchte eine Frau schon, die praktiziert zu tragen. Und Ibn Abbas sagt, die guten Frauen sind Allah ergeben, ihren Männern gehorsam. Sie sind ihren Männern gewahrsam. Und verschweigen, was Allah zu verschweigen gebietet. Das sind die guten Frauen. Das ist das Maßstab von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht von den Menschen. Viele Menschen, das Maßstab bei einer guten Frau, weißt du, was ist? Oh, die hat doch niemals einen Freund gehabt. Die hat doch niemals mit ihr. Das ist das Maßstab. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das Maßstab. Das ist ein ganz anderer Maßstab. Hadith Abu Huraira sagt, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, die guten Frauen sind diejenigen, wenn du sie anschaust, bringt sie dir Freude. Und wenn du ihr was befiehlst, ist du gehorsam. Schatz, kannst du mir helfen? Warum immer dieses Warum? Nein, sie ist ihrem Mann gehorsam, wenn er ihr was befiehlt. Ohne viele Fragen zu stellen. Natürlich, wir haben gesagt, alles im Bereich der Religion. Und wenn du gehst, schützt sie sich und dein Besitz. Wenn du weggegangen bist, diese Frau lässt niemand bei sich rein. einen Fremden, ihren Bruder, deinen Bruder oder niemand, die lässt niemand rein, außer Nachbarn. Jetzt reden wir über eine Kleinigkeit, Zauberei. Kommt einer und schreit, hey, Herr Mohammed, pass auf, Zauberei ist doch verboten im Islam. Nein, nein, ich rede über eine andere Zauberei. Wie viele Frauen verzaubern ihren Mann? Tun was, um ihren Mann zu verzaubern? Ja? Er kommt von der Arbeit und er kommt so, auf einmal geht er rein. Und seine Frau hat sich geschminkt und hat sich gemacht und das schönste Kleid aus dem Schrank rausgeholt. Schatz, hast du vor, einen Mann zu gehen? So gehst du bestimmt nicht auf. Ich habe mich schön gemacht für dich. Macht das den Mann nicht glücklich, wenn er das sieht? Wenn er weiß, dass seine Frau an ihn gedacht hat, dass sie ihm eine Freude machen möchte, wie viele denken über sowas? Ibn Abbas hat er sich immer schön gemacht. Er wurde dazu gefragt. Er hat gesagt, ich mag es, dass meine Frau sich für mich schön macht, also mache ich mich auch schön. Guck mal, Leben und Geben in der Ehe. Nicht wie letztens wurde mir erzählt, und das soll wohl stimmen, dass eine Frau sich von ihrem Mann hat scheiden lassen, weil er stinkt und sich nicht waschen möchte. Das sind Angelegenheiten, die nicht wissen, lachen darüber. Aber jemand, der wissen hat, weint. Weil das kann doch nicht sein, dass ein Mensch. Und manche Leute sind zu ihm gekommen und sagen, ich wusste nur am Freitag. Ja, aber du arbeitest doch fünfmal am Tag, in der Woche. Geht doch nicht. Die Frau hat gesagt, gibt es nichts. Und Sahaba, jemand hat mir das so eingerichtet, dass die Frau am Ende, wo sie sich von ihm scheint, gesagt hat, ich ecke mich von diesem. Mit diesen Worten hat sie das gesagt. Guck mal, jetzt ein Problem. Ein Problem, was unter uns Muslime weit verbreitet ist. Weißt du es, wenn eine Schwester auf die Straße gehen möchte? Auch wenn sie nur einkaufen geht. Weißt du, wie lange sie braucht, um sich fertig zu machen? Eine Stunde, zwei Stunden. Frag mich, gib mir die Zeit. Subhanallah, wie viele nehmen sich eine Stunde oder zwei Stunden für ihren Mann, um sich schön zu machen? Für die Straße nimmt sie sich die Zeit. Für Leute, Kuffar, wie sie anschauen und auf ihren Mann, wo Rasul Hassan hört man, und das ist Religion, keine Scham. Rasul Hassan sagt, in dem Samen von euch steckt Sadaqa. Sagen Sie, der Mann, der Mensch kommt und geht seinem Trieb nach und wird dafür belohnt. Sagt er, was meint ihr, wenn er das im Haram tut, wird er dafür bestraft? Haben sie gesagt, ja. Gesagt, wenn er das im Grunde gerichtet ist. Der Rasul Hassan sagt, wenn du ein Stück Brot nimmst und das in der Mund deiner Frau tust, kriegst du alles so nach. Aber er hat schon der ist so ganz gut. Subhanallah, wer denkt darüber nach? Subhanallah, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt an Bukhari, an diese Geschichte mit dieser Frau, wo sie gesagt hat, er hat mir so viel Gold gegeben und so, ne? Subhanallah, wie sie erzählt, ja, die Subhanallah, sie hat gesagt, der hat mir so viel zu essen gegeben, wie erzählt ein Kamel, wenn er Wasser getrunken hat und er ist wirklich satt geworden, dann hebt er so seinen Kopf nach oben, als wollte ich sagen, so, bei mir passt nichts mehr ein. Und diese Frau hat auch so, Schatz, nur dieses Händchen. Wer ist kein Klamot? Das ist. Diese Lacher. Schatz, dieses Kuchen. Komm, bitte. Alles weg. Komm, ich helfe dir. So, guck mal, wie viel Liebe zwischen den beiden war. Heute, er ist am Essen, fertig. Und das Problem ist, er ist am Essen, hol mir das. Er holt mir das. Hol mir das. Hol mir. Er ist schon fertig und die Frau, sie wollte ihn. Ach so, bist du gerade fertig, Schatz? Okay, so. Ich gehe mal schätzen. Ja, gibt es keine Rücksicht. Unglaublich, in vielen Familien ist es. Der Mann hat Tasche. Es reicht nur eigentlich, dass er seine Beine auf dem Tisch legt und so ein Rohr kriegt, damit das Essen einfach da reingeschoben wird. Nimm deine Frau, sei ihr ein guter Mann. Aber darüber reden wir nächste Woche. Ich hoffe, ihr kommt auch alle. Ja. Das Haus nicht ohne seine Erlaubnis verlassen. Viele Frauen, viele Männer haben diese Eigenschaft, dass sie es nicht mögen, wenn die Frau die Entscheidungen trifft, ohne mit ihnen davor zu sprechen. Wenn, guck mal, es gibt Männer, die haben Vertrauen, die sagen, weißt du was, wo warst du, Schatz? Ich war bei euch, ist auch. Aber es gibt manche Männer, die mögen das überhaupt nicht, wenn die Frau rausgeht, ohne die Erlaubnis des Mannes. Wenn du, Schwester, weißt, dass dein Mann sowas hat, und ich bin mir sicher, jeder hat heute ein Handy und 3 und 4 Handys, er plus und er, was ich alles wirklich habe. Ein SMS, ein kleines, und zu Halla, ich weiß, die meisten haben heute sogar Fernsehen. Er kann vom Haus Angst empfangen. Sei nicht geizig, kurz anzurufen, Schatz, ich, okay, Schatz ist meine, so, mein Mann, ja, Liebling, okay. Ich bin heute da und da. Ich fahre gerade mit meiner Schwester. Mein Bruder hat mich abgeholt, wir wollen Medizin gehen. Zeig ihm das. Zeig ihm, dass er das Sagen hat zu Hause. Warum? Warum nicht? Warum willst du nicht deinem Mann das Gefühl geben, dass er ein Mann ist? Dass er das Sagen zu Hause hat? Viele Männer, viele Frauen wollen ihren Mann so wie eine Kalake sehen. Ganz klar. Subhanallah. La ilaha illallah. Nein. Gib deinem Mann das Gefühl, dass er der Mann zu Hause ist. Das ist auch ein Grund, seine Liebe zu gewinnen. Und glaub es mir, ein Mann mag es nicht, wenn eine Frau den ganzen Tag nur nörgelt, nur zu jedem sagt, nein, nicht, warum und so. Das kann er, kann sie nicht lieben. Irgendwann wird auch, glaub es mir, auch wenn du die schönste Frau geheiratet hast, und die hat die grünen Augen und die langen Beine und die schönste Figur, irgendwann wird diese Liebe zu dir geben. Was bleibt, ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala zwischen euch, was ihr dafür tut, damit diese Liebe wird. Why is that okay? Ich habe einmal im Vorwinkel über das Thema Heiraten gesprochen. Und ich habe darüber gesprochen, dass der Mann, bevor er in Duchla macht, also die heilige Hochzeitsnacht, dass er seine Hand auf seine Frau legt, ein Bittgebet macht, dass er mit ihr zwei Rakaat betet. Und viele von euch waren Zeuge. Ein Mann ist zu meinem Schwiegervater gegangen und hat ihm gesagt, sag Mohammed bitte, er soll nicht drüber sprechen. Habt ihr in meinen Worten gerade irgendwas gehört, was so schlimm ist? Und das sind die Worte des Propheten Mohammed. Aber das ist es heutzutage, die Leute, die sind, die denken, die haben mehr Furcht und mehr Ehre und mehr Respekt und mehr Scham als Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Hier will ich über einen Punkt reden und ich versuche so gut wie möglich behutsam zu sein und vorsichtig zu sein. Die Schwester, damit ihr Mann, inshallah, sie liebt, sollte nicht kompliziert sein. Und sie soll immer auch versuchen, seine Nähe zu suchen. Ein Mann, gerade auch in Zeiten, wo die Frau zum Beispiel 11 Tage, 10 Tage nicht in der Lage ist, ihrem Mann nah zu sein, er hat Sehnsucht nach seiner Frau. Dann soll seine Frau sich nicht immer von ihr entfernen. Und ich gebe euch zwei Hadithe von Rasul Hassan, die sehr gefährlich sind für die Schwester. Bukhari und Muslim, muttafaqun alayh, er sagte Rasul Hassan, wenn der Mann die Nähe seiner Frau will und sie weigert sich ohne einen triftigen Grund, damit sie die Schwester auch nicht jetzt ärgert oder so, damit sie nicht sagt, ah, ich kann nicht, nein, ohne triftigen Grund, ohne Migräne und Kopfschmerzen und so, ja, sich ihrem Mann weigert und er geht ins Bett und er ist zornig, also sauer, verfluchen sie die Engel, bis sie aufwacht. Hadith bei Bukhari und Muslim. Ein anderer Hadith bei Tirmidhi, und ich habe heute extra den Sheikh Omar angerufen und gefragt, ob dieser Hadith richtig ist, und er hat mir gesagt, dass dieser Hadith richtig ist, sagt er, wenn der Mann die Nähe seiner Frau will, sie soll seinen Wunsch erfüllen, auch wenn sie hinter dem Ofen steht. Oder vor dem Ofen steht. Sie ist am Backen, Kochen, Backen, ich sag, lass er stehen, dein Mann ruft dich hin. Aber natürlich, diese Sachen kann man so nicht besprechen. Aber ich meine, sei nicht so kompliziert. Und mach, damit die Liebe zwischen dir und deinem Mann nicht aufwacht, aufwächst, damit sie stärker wird. Regel. Jetzt immer so. Die Frau sollte nicht die Geheimnisse ihres Mannes verraten. Viele, setzen sich die und die und die. Oh mein Mann und mein Mann, oh Farbe. Warum? Warum? Was bringt das, dass du dein Mann sicher machst? Und stell dir mal vor, er kommt nach Hause, die Schwestern sitzen da, er ist herbei. Und sie gucken ihn an. Sie wissen schon Sachen über ihn, die sehr privat und persönlich sind. Verboten, seine Geheimnisse zu verraten. Weiter. Ihn nicht provozieren. Viele Frauen provozieren ihre Männer. Provozieren, nicht provozieren. Die Frau darf ihren Mann nicht provozieren. Und viele Frauen provozieren ihren Mann und sagen, wenn es dir nicht passt, kannst du dich ja von mir scheiden lassen. Oder kommt sie mit so ganz scharfen Worten, wenn du ein Mann bist, dann lass dich von mir scheiden. Ja, ja, gibt es. Subhanallah. Hört mal zu, die Gefahr. In Tirmidhi berichtet, in dieser Hadith, inshallah, sagt, eine Frau, die die Scheidung will, also ihren Mann dazu provoziert, eine Scheidung zu machen, ohne einen triftigen Grund, der Geruch des Paradieses ist ihr verboten. Gefahr. Man spielt nicht mit den Gesetzen Allahs. Und glaubt es mir, Allah, die Leute, die heiraten und heiraten werden, sollen Rak'at beten für Allah subhanahu wa ta'ala aus deiner Backe. Ich kenne sehr viele Leute, die gerne heiraten würden und kriegen keinen Mann oder kriegen keine Frau. Sei dankbar für das, was ihr kriegt. Subhanahu wa ta'ala. Seine Kinder gut erziehen. Auch wenn du mir sagst, jetzt Schwester, sind auch meine Kinder. Ich meine, dass er sieht, dass du wirklich seine Kinder liebst, dass du dich gut um sie kümmerst. Dass du sie, wenn er nach Hause kommt, nicht das Kind ist in seinen Windeln schon den ganzen Tag am Rumlaufen und das andere ganze. Ich habe auch ein Kind, ist 2,5 Jahre. Allah, also mein Sohn würde aus meiner Tat im Recht sein und auf dem guten Weg, inshallah, zu ihm senden. In einer Sekunde schafft er es, sich voll zu machen. Ist hart, aber halt, ich gehe mit ihm, der fährt mit dem Auto, er sitzt in seinem Sitz und ich falle immer darauf ein, dass ich mir bestelle, Vater, ja, Eis, Papa, Eis. Ich sage, wenn du die Spalte gut verhältst, gebe ich dir Eis. Ich sage, was macht er? Er nimmt das ganze Eis zusammen. Er sitzt ist voll Eis, seine Klamotten sind voll Eis. Subhanallah. Aber dazu gehört, dass du dein Kind nicht vernachlässigst. Lass nicht dein Kind seine Fingernägel lang sein. Nein, du, die Mutter, die guckt immer und achtet darauf. Die Männer mögen das und sie sehen, dass die Mutter sich gut um die Kinder kümmert. Das sind gute Eigenschaften von einer Frau. Auch ein Fehler bei den Schwestern, sie fluchen zu viel. Sie fluchen zu viel und teilweise hörst du Frauen, die 3 oder 4 Kinder oder was weiß ich, wie viele Kinder haben. Ja, die Sahaba, die sagen zu ihren Kindern Wörter, wenn man die auf der Waage bei Allah subhanahu wa ta'ala wiegen würde, das wäre eine Selbstständigkeit. Sie verfluchen die mit Jannah und sie verfluchen die mit Auzubillah, das ist dein Kind. Also auch deine Zunge, behüte deine Zunge. Er soll von dir nur Gutes hören. Und er soll von dir nur Schöne, also Gutes riechen. Bewahre seine Augen, seine Zunge, seine Augen, sein Ohr und seine Nase. Bewahre sie. Und wir haben auf das auch gesprochen, auch schätze ich wieder darauf gekommen. Wir sind gleich fertig gespannt. Ihm eine Hilfe sein. Wie viele Frauen sind ihrem Mann eine Hilfe? Wie viele? Wallahi, also viele Frauen sind total undankbar. Die sieht ihr Mann zum Beispiel, er verdient vielleicht nicht viel. Wir haben viele Kosten. Warum gehe ich nicht ein bisschen sparsam mit den Sachen um? Wenn ich einkaufe, ich gehe sparsam mit den Sachen um. Ich weiß, wir mussten das und das bezahlen, ich spare ein bisschen. Heute, und glaub es mir, ein gläubiger Mann, er wird niemals nach Hause kommen und sie haben vielleicht nur eine Suppe und so. Ach, jeden Tag Suppe, das wird er nie sagen. Ein gläubiger Mann wird es nicht sagen. Er wird immer dankbar sein. Wallahi Azim. Weißt du, wie glücklich, wenn ich nach Hause komme und meine Frau es für mich gekocht hat, weißt du, wie glücklich ich bin? Allein, dass sie daran gedacht hat, ist mir egal, was sie gekocht hat. Allein, dass sie an mich gedacht hat, dass sie was für mich gemacht hat. Gib ihr das Gefühl, dass du dankbar bist für das, was sie gibt. Wallahi Schatz, weißt du, danke auf ihn. Alhamdulillah, dass du, so bringst du deine Frau, dann was? Kommst du nach Hause, das Essen nicht da. Schatz, kommst du essen jetzt? Die meisten Frauen so, kommst du jetzt essen? Warte, Schatz, ich will nur gucken, jetzt, wenn nicht, kannst du dir selber ein Essen. Hab Geduld. So, sie legt das Essen nach, guck mal, wie du ihr das beibringst. Warte, auf jeden Schatz, nur wenn das von Tag an deine Hände sehen. Das für mich. So viel Aufwand für mich und so. Und er sagt dir, nein, nein. So, du sagst danke und sie sagt danke. Du bringst ihr das bei. Und nächste Woche reden wir über diese Touristen, die Männer. Ihren Männern, ihren Frauen. Ja, das sind Touristen. Weil die ihren Frauen beibringen zu lügen und zu klauen und sonst was. Und schauen wir nächste Woche reden wir über. Das sind Touristen. Ja. Und ich gebe euch jetzt einen Tipp. Die glücklichsten Ehepaare dieser Welt, achtet darauf, Schwester, die glücklichsten Ehepaare dieser Welt, und eine Statistik, die ihr Gewicht hat, sagt, schaffen nicht mehr als 20-30% ihrer Probleme zu lösen. Jetzt hast du 20 Angelegenheiten und du hast nur 5 davon geschafft. Sag mir. Und eine Statistik in Deutschland, die wirklich ihr Gewicht hat, hat gesagt, die glücklichsten Paare schaffen nicht mehr als 20-30% ihre Probleme zu lösen. So, und wir kommen zum Ende. Sich mit ihm freuen. Und sich mit ihm, wenn er Sorgen hat oder so, auch Anteilnahme haben. Wie viele Leute, wenn der Mann nach Hause kommt und sie merkt, er ist traurig, ihm geht es nicht gut, kommt und zeigt ihm, dass sie mitfühlt. Es gibt eine Geschichte, ich habe nur den Namen von diesem rechtschaffenden Menschen vergessen. Es gibt eine Geschichte über einen Mann, der war, hat, seine Frau lag da und er hat seinen Kopf auf ihrem Schoß gelegt. Guck mal, wie viel Nähe zwischen zwei Menschen. Viele denken, haram, jetzt haram. Haram, dass du es woanders machst. Aber deine Frau darfst du alles, was Allah erlaubt hat. Der Mann fängt an zu weinen. Hat seinen Kopf auf den Schoß seiner Frau gelegt und fängt an zu weinen. Eine Eier ging ihm durch den Kopf. hat darüber nachgedacht, dass er Yom al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen muss. Und er hat sich an das Feuer, das Filmfeuerbogen aus meiner Tagesordnung gedacht. Also, was hat er gemacht? Fing an zu weinen. Guck mal, er sitzt, seine Frau sitzt da, fängt an auch zu weinen. Er hört auf und sagt: Bitte, warum weinst du denn? Hat sie ihm gesagt, als ich gesehen habe, dass du weinst, wollte ich mit dir weinen. Und diese Geschichte ist richtig, die ist in einem Buch. Nur ich habe die Quelle vergessen. Subhanallah. Guck mal, sie sieht ihr Mann weinen. Sie weint mit ihm. Sie hat Anteilnahme. Nicht so, warum weinst du? Soll doch ein Mann. Männer weinen ja nicht. Ja, so sind manche Frauen geworden. Die ist selber der Mann zu Hause. Sie ist selber der Mann zu Hause. Der Mann, wenn er nach Hause kommt, ist derjenige, der zittert. Wie sie. Subhanallah. Also, freu dich mit deinem Mann. Auch wenn es wenig ist. Wenn er nach Hause kommt, er hat sich ein T-Shirt gekauft. Ein T-Shirt, ein Hemd gekauft. Schatz, ich habe mir ein T-Shirt gekauft, 10 Euro. 10 Euro, das ist so viel zu teuer. Wir werden diesen Monat nicht mehr essen. Nein, freu dich mit ihm. Viele Frauen sind so. Er war irgendwo, hat ein bisschen Fisch gekauft. So. Der Mann hat ihn. Die freut sich. Guck mal, er kommt nach Hause. Guck mal, Schatz, wie viel. Oh, viel Arbeit. Weißt du, wie viel Arbeit das ist, diese Fische sauber zu machen? Und so. Ja, ist so. Immer beschweren, lieber beschweren. Nein, freu dich. Zeig ihm noch, dass man seine Freunde mitreißt. Obwohl, also eine Frau, die glücklich werden will, das ist die Frau, die wirklich für jede Sache sie sich immer für diesen Mann vorbereitet. Wenn er kommt, was machen wir? Was ist er heute? Wie begegne ich ihm heute? So, heute überrasche ich ihn. Ich habe schon seit einer Woche nicht gesagt, dass ich ihn liebe. Und du? Letzte Woche bist du dran. Ne? Aber ist jetzt die Frau. Ja, zeig du, Schwester. Weißt du, die Schwestern heute, was sagen sie? Wir haben schon viele Bollywood-Filme gesehen. Und wir haben so, dann denkt sie immer so, der Mann muss die Frau überraschen. Sag, für sie hat sie in ihrem Kopf, nur der Mann muss die Frau überraschen. Und was ist mit dir, Schwester? Wir haben doch gesagt, wir sind kleine Kinder. Ja, wir wollen auch überraschen werden. Du auch. Okay. Und ich habe jetzt ein paar Punkte, die sage ich ganz schnell und dann sind wir fertig. Weil die Schwester, bestimmt habe schon einiges vergessen, von dem ich was gesagt habe. Deshalb habe ich das in ein paar Punkten gemacht, ganz schnell und sind wir fertig. Wie mache ich ihn glücklich? Jetzt viele stehen da und sagen, wie war das dann nochmal? Okay. Im Guten gehorsam sein. Sich nicht von ihm entfernen. Respekt vor ihm haben, respektiere deinen Mann, gib ihm das Gefühl, dass er ein Mann ist. Und eine Sache, bevor ich das vergesse. Wenn du Kinder hast, es ist so wichtig als Frau, dass sie zeigt, dass sie ihren Mann respektiert. Weil diese Kinder werden aufwachsen und sehen, so, guck mal, wie man die Mutter und Papa respektiert. Dann wächst das Kind auf und weiß, dieser Mann, das ist jemand, der vertraut, also so respektwürdig ist. Aber wenn dein Mann kommt und du machst ihn krank vor in seinem Kaffee, wer will ihn respektieren? Und ich gebe auch eine Sache, auch wenn sie schwer für die Frau ist. Warum? Wenn dein Mann nach Hause kommt, küsst du ihm seine Hand nicht. Bleib sitzen, Schwester, nicht ausfinden. Ist nur ein Vorschlag. Wenn er nach Hause kommt, warum? Wallahi Azim, wenn Schwestern das machen, das ist Erziehung. Ohne ein Erziehung. Wenn der Sohn das sieht, er kommt und macht das auch. Und dann denkt der Baba, was Papa, wie viel Respekt Mama vor Baba hat. Und dann grüßt du ihn, das ist der Mama, warum machst du das immer, wenn Baba kommt, wenn er so weit ist? Sagt, Allah hat mir befohlen, deinen Vater gehorsam zu sein. Allah, wer ist Allah? Allah tut es. Ja, ein Thema aus, subhanallah, aber wir haben keinen Zeitraum, Hollywood läuft. So, sein Besitz schützen, sein Geld schützen, geh nicht verschwenderisch mit seinem Geld um. Sei sich dankbar zeigen, Treue zeigen, sei deinem Mann treu. Viele Leute beschweren sich heute zum Beispiel, wenn sie geheiratet hat. Zum Beispiel geht sie auf der Straße, sie sieht ihre Schulkameraden, fertig und Fakturen und so, die sieht sie dann. Hallo, du kriegst jetzt Kopftuch. Sag ja, das ist von der Schule. Nein, dein Mann mag das nicht, macht das nicht. Sollte er Hallo sagen, guckst du, sein Mann kommt jetzt dafür. Ist Ende. Aber sie hat ein Problem. Ja, meine Schule, das kann ich nicht, was soll ich bei mir? muss ich gehorsam sein, also gegenüber meinem Vater oder meinem Mann? Die Gelehrten haben gesagt, dein Mann. Seine Geheimnisse nicht verraten. Schwester, hast du gehört? Ihm ein guter Ratgeber sein. Eine Frau muss weise sein. Sei ihm ein guter Ratgeber. Bestimmte Sachen, wo du merkst, dein Mann hat keine Zeit, gib ihm einen guten Rat, hilf ihm, inshallah. Sich schön machen, sich bemühen um den Mann. Und viele Schwestern, Google aus Kanatara, uns um sie recht sein und es gehen vergehen. Vor geht sie immer mit engen Klamotten an und Mini und Mini, Mini, Mann. Aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie recht geleitet. Jetzt steht sie da und sagt, was soll ich denn mit den Klamotten machen? Zieh mich zu Hause an für deinen Mann. Mach dich schön für deinen Mann. Subhanallah. Sich auf ihn freuen, wenn er nach Hause kommt. Seine Angelegenheit nicht verlassen. Die wichtigen Angelegenheiten, wenn er dir sagt, zum Beispiel diese Papiere, diese Strafe muss ich bezahlen, so, guck mal, ich bin diese Sache, nimm das ernst. Ein Lächeln ist Schönheit. Der gute Geruch macht Freude. Das schöne Wort ist Schmuck. Und der Koran und das Gebet verjagen den Schatan, weise Entscheidungen treffen. Und die Glücklichsten, wie gesagt, schaffen gerade mal 20-30% ihrer Probleme zu lösen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns glücklich machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die vorhaben zu heiraten, dass sie die richtige Wahl getroffen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, die noch nicht geheiratet haben, gute Frauen, inshallah, geben. Und unsere Schwestern, inshallah, dass sie mit Männern heiraten, inshallah. Männer, die Allah fürchten. Männer, die sie respektieren. Männer, die ihnen helfen, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten und zu dienen. Solche Männer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ولك وزوجتي شفيلة بما اختار ويا أصبحت سيدنا طه لأن استسقوا بي ومن الشيطان قل الله سبحانه وتعالى أسأل تسلم